Man, rip. Lives matter. Old Man River. Oh. Old Man River. Rosa-Beeren haben eine pfefferartige Anmutung, sind aber kein roter Pfeffer. Rosa-Beeren haben eine pfefferartige Anmutung, sind aber kein roter Pfeffer. Oh, ja. Hot Dog Party. Bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Rosa Beeren haben ein. Ja, so sieht das für mich so aus. Das ist sehr schön visuell. Deswegen auch die Farbe draußen. Ja. Weil wenn sie das hier mal zu schaffen, dann kann man so gucken, alle gehen auseinander. Kantholz, 3 Euro.